Andacht vom 19.10.2022, Reinhard Hirtler. Übersetzt von Petra, gelesen von Ulla. Die Erfüllung von Gottes Plan. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Was feiert ihr heute? Überlegt euch das. Denkt mal über diesen einfachen Vers des heutigen Liedes nach. Feiert Jesus. Denn er ist auferstanden. Das ist der ganze Text. Also feiere seine Auferstehung. Das ist ein guter Anfang für heute. Ich habe eine Geschichte über den großen Reformator Martin Luther gelesen. Eines Tages war er wirklich deprimiert und sehr traurig. Und seine Frau kam zu ihm ins Zimmer. Wenn du etwas über Martin Luther liest, wirst du feststellen, dass er eine sehr außergewöhnliche Frau hatte. Seine Frau kam also in das Zimmer, in dem Martin Luther war, und sie war vollkommen in Schwarz gekleidet und machte ein sehr trauriges Gesicht. Wenn man in Europa auf eine Beerdigung geht, trägt man Schwarz. Es ist ein Zeichen der Trauer. Martin Luther fragte deshalb, was ist passiert? Und sie antwortete, hast du es nicht gehört? Du hast die Neuigkeiten nicht gehört. Jesus ist gestorben und er ist immer noch tot. Und er war ziemlich schockiert, weil er wusste, dass dies natürlich nicht stimmte. Seine Frau sagte, aber wenn Jesus nicht tot ist, warum benimmst du dich dann so? Warum bist du so deprimiert? Das weckte ihn auf. Er erkannte plötzlich, dass seine Haltung falsch war. Deshalb feiert Jesus und feiert seine Auferstehung. Heute Morgen habe ich Zeit damit verbracht, über ein paar Anweisungen zu meditieren, die uns Paulus gegeben hat. Es sind ein paar kurze Aussagen, die in kurze Verse unterteilt wurden und sie stehen in 1. Thessalonicher 5. Ich liebe diesen Brief, es ist ein wunderbarer Brief. Ich habe mit unseren Leitern von Brazilian Kids Care gestern darüber gesprochen. Nicht über das, was ich euch heute lehre, aber ebenfalls über etwas aus dem Thessalonicher Brief. Schau dir Vers 16 an. Ich lese wieder in der Passion. Lass Freude dein ständiges Fest sein. Im Aramäischen wird dieser Text etwa so übersetzt. Sei fröhlich in jeder einzelnen Saison. Und die Elberfelder sagt, freut euch alle Zeit. Mir persönlich gefällt es sehr, wie die Passion das ausdrückt. Lass Freude dein ständiges Fest sein. Ich habe schon mehrmals über das Thema Freude gesprochen. Es ist sehr interessant, dass die Betonung in der Bibel dabei nie auf dem Gefühl der Freude liegt, sondern immer auf einem Verb, also auf sich freuen, auf einer Handlung. Freut euch alle Zeit bedeutet nicht, dass man immer das Gefühl von Freude empfinden muss. Wusstest du das? Du kannst alle möglichen Gefühle haben und dich dennoch dafür entscheiden, dass Freude heute dein Fest ist. Ich erinnere mich daran, wie ich einmal in eine Stadt zum Predigen gefahren bin. Ich lebte damals noch in Goiânia. Es waren vielleicht 3 Stunden Fahrt. Mit mir unterwegs war ein Pastor, der mich mochte und mich deshalb gerne begleiten wollte. Und unterwegs sprachen wir über dieses Thema. Der Pastor arbeitete für die Regierung der Stadt an einem besonderen Programm, um Abhängigen zu helfen. Und er erzählte mir von einer Offenbarung, die er gehabt hatte. Er sagte, wenn wir lernen würden, der Bibel zu gehorchen und uns zu freuen, anstatt zu warten, bis wir Freude empfinden, dann hätten wir in Wirklichkeit immer dieses Gefühl der Freude. Er sagte zu mir, ich habe den Fehler gemacht, dass ich auf das Gefühl der Freude gewartet habe, bevor ich mich freute. Doch eines Tages las ich die Bibel und ich dachte, ich werde jetzt einfach jubeln, ich werde etwas tun. Und weißt du, das ist tatsächlich möglich. Wenn du das tust, wird das Gefühl der Freude dein Leben ebenfalls erfüllen. Es ist ein großer Kummer meines Herzens, dass Christen in so vieler Hinsicht kein bisschen anders als die Welt leben. Wir sind kein Teil des Systems namens Welt. In diesem System namens Welt können sich Menschen nur dann freuen, wenn sie entweder das Gefühl von Freude haben oder sie brauchen dazu irgendein Genussmittel, Alkohol oder Drogen oder sonstige Abhängigkeiten. Und einige Abhängigkeiten sind für Christen sogar okay. Sie sind zwar nicht richtig, aber die Christen akzeptieren sie. Die meisten Christen akzeptieren zum Beispiel die Abhängigkeit von Essen. Aber auch das ist eine Abhängigkeit. Die meisten Christen akzeptieren die Abhängigkeit von Arbeit oder sogar die Abhängigkeit von der Liebe zum Geld. Doch außerhalb von Christus benötigt man ein Genussmittel, um sich zu freuen, oder man muss das Gefühl der Freude empfinden. Und was machen wir? Wir gehen auf Partys, um Spaß zu haben, damit wir uns freuen können. Es ist nichts Falsches an Partys und es ist auch nichts falsch, Spaß auf einer Party zu haben. Selbstverständlich nur, solange man nicht sündigt. Nichts davon ist an sich falsch. Doch es ist falsch, wenn das für dich zur Quelle wird, um dich zu freuen. Wenn du irgendetwas außerhalb von Christus brauchst, um dich zu freuen, dann bist du genauso wie das System dieser Welt. Das System dieser Welt braucht etwas, das ihnen hilft, sich zu freuen. Wir nicht. Wir können uns einfach entscheiden, uns zu freuen. Das hört sich so einfach an. Und doch ist es eine so ernste Angelegenheit, dass wir uns entscheiden können. Ja, du kannst dich entscheiden. Ich war ein emotional kaputter junger Mann. Als ich im Februar 1982 auf die Bibelschule ging, war ich 20 Jahre alt. Und sie nannten mich Jojo-Christ. Ich war extrem religiös. Ich liebte Gott, aber ich wusste es nicht besser. Ich war sehr religiös und man hätte mich damals wahrscheinlich als manisch-depressiv bezeichnet. Das heißt, ich war wahnsinnig fröhlich und dann wieder wahnsinnig niedergeschlagen, auf und ab. So war ich. Ich war oben und unten, oben und unten. Nach dem ersten Jahr fuhr ich für 3 Monate zurück nach Hause, um dort meine Ferien zu verbringen und ein Praktikum in einer Stadt im Westen von Österreich zu machen. Außerdem machte ich damals mein erstes längeres Wasserfasten. Und Gott begann tatsächlich mit mir zu sprechen. Doch mein Problem war gar nicht, dass Gott etwas tun sollte. Mein Problem war nicht, dass er mir Freude geben sollte. Mein Problem war, dass ich mich einfach entscheiden musste, mich zu freuen. Und eines Tages tat ich es einfach. Ich sagte, ich werde jeden Tag aufstehen und mich entscheiden, dass ich mich freue. Wie machst du das, Reinhard, wenn du dich niedergeschlagen fühlst? Tja, ich habe es einfach getan, auch wenn ich mich down fühlte. Du kannst Folgendes tun. Richte die Gedanken deines Herzens auf Jesus aus und nicht mehr auf dich oder deine Umstände. Und wenn du die Gedanken deines Herzens auf Jesus ausgerichtet hast, sagst du, ich werde mich freuen, weil Jesus alles ist, was ich brauche. Wow, Jesus, du bist auferstanden. Meine Umstände sind zwar schlecht, aber du bist es nicht. alles um mich herum wackelt, aber du bist mein fester Grund. Und dann schaust du immer weiter auf das, wer Jesus tatsächlich ist und was er alles getan hat, und du entscheidest dich, dich an Jesus zu erfreuen, nicht an irgendetwas anderem. Genau das tat ich also. Und als ich 3 Monate später zurück in die Bibelschule kam, waren meine Mitschüler schockiert. Sie baten mich sogar, ein Zeugnis darüber zu geben, was mit mir passiert war. Ich war nun emotional stabil. Ich hatte mich entschieden, dem zu gehorchen, was die Bibel sagt. Lass Freude dein ständiges Fest sein. Was ist heute dein Fest? Das Geld, das du verdienst oder vielleicht unerwartet erhalten hast? Die Menschen, die zu dir kommen und sagen: Oh, ich liebe dich so sehr. Die Beförderung, die du bei deiner Arbeit erhalten hast? Der Erfolg bei deiner Arbeit? Was ist heute die Quelle von deiner Party? Ist es irgendetwas anderes außer Jesus? Dann wirst du immer weiter in dieser Achterbahn der Gefühle leben, auf und ab und auf und ab. Es ist unglaublich, wie viele Ehen allein dadurch zerstört werden, denn die beiden Partner gründen ihre Ehe auf Gefühlen und nicht auf einer Entscheidung. Jesus ist nicht aufgrund von Gefühlen für dich gestorben. Er sagte nicht: Oh, das fühlt sich so gut an, das ist so ein gutes Gefühl, ich werde die Welt erlösen. Wow! Nein! Erinnere dich, was die Bibel über seinen Kampf im Garten Gethsemane berichtet. Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Was denkst du, welche Gefühle Jesus hatte, als er am Kreuz schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Hebräerbrief sagt uns, dass er das Kreuz erduldete wegen der Freude, die vor ihm lag. Seine Freude war, dass der Wille Gottes erfüllt wurde. Auch wenn er das Gefühl der Freude nicht spürte, hat Jesus sich trotzdem entschieden, sich zu freuen. Deshalb ging er ans Kreuz. Wir müssen lernen, Jesus permanent zur einzigen Quelle für unser Fest zu machen. Lass Freude dein ständiges Fest sein. Jetzt ist Montagmorgen hier in Brasilien. In Europa ist es bereits Nachmittag. Und es ist Partyzeit. Und wenn du nachher aus diesem Live gehst, sage Folgendes: Jesus, ich werde so sehr von den Gefühlen der Freude und der Traurigkeit kontrolliert. Ich möchte so nicht mehr leben. Jesus, du bist genug. Du hast alles für mich erworben, damit ich ein fantastisches Leben haben kann. Ich werde dich feiern. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Und dann beschließt du, dich zu freuen, und du machst diese Freude zu deiner Party an diesem Tag. Du unterbrichst dich mitten am Tag und sagst: Hey, es ist Partyzeit, Jesus lebt, er ist fantastisch, er ist wunderschön und gut. Unterbrich deine Tätigkeiten jede halbe Stunde und nimm dir vielleicht 30 Sekunden Zeit und entscheide dich, die Freude zu deinem Fest zu machen. Du wirst überrascht sein, wie sehr deine Emotionen dieser Entscheidung folgen werden. Lerne das. Denn entweder folgen deine Gefühle deiner Entscheidung oder deine Entscheidung folgt deinen Gefühlen. Also, heute ist Partyzeit. Und wenn du dich freust, dann wird diese Party großartig werden. Der nächste Satz wird in vielen Bibeln mit "Bete ohne Unterlass" übersetzt. Dadurch sind wirklich falsche religiöse Vorstellungen entstanden. Wie kann jemand ohne Unterbrechung beten? Oh, ich habe jetzt für eine Stunde gebetet. Stelle alle 30 Minuten einen Wecker, um zu beten. Ich bin einem Mann begegnet, der hat das tatsächlich gemacht. Okay, es war seine Erfahrung und vielleicht hat ihn der Heilige Geist so geführt. Er ist Arzt und er ist auch Christ und er sehnte sich wirklich danach zu erleben, wie sich das Übernatürliche manifestiert. Er hatte erkannt, dass Gebet ein wichtiger Schlüssel dazu ist und deshalb stellte er sich einen Wecker, wenn ich mich richtig erinnere, alle 20 Minuten. Dann unterbrach er sich einfach kurz und sprach ein Gebet. Schau, das ist nicht falsch, wenn der Heilige Geist ihn so geleitet hat. Doch das Problem ist, dass viele Menschen die persönliche, private Reise von anderen Personen mit Gott kopieren. Und ich kenne Personen, die genau dasselbe gemacht haben und am Ende war es eine religiöse Gewohnheit, durch die sich gar nichts veränderte. Was meint die Bibel also, wenn sie sagt, dass man ohne Unterlass beten soll? Oder wie es in der Passion heißt, mach dein Leben zum Gebet. Kannst du tatsächlich ununterbrochen beten? Ich meine, wie soll das möglich sein? Zumindest nach der Definition, die die meisten von Gebet haben, ist das ausgeschlossen. Wenn man Gebet als Gespräch mit Gott definiert, indem man ihm sagt, was er tun soll, dann ist es vollkommen unmöglich, der Bibelstelle zu gehorchen. Du könntest noch nicht einmal etwas essen, wie sollte das gehen? Doch offensichtlich ist es nicht das, was Paulus und der Heilige Geist uns lehren wollen. Ich persönlich glaube, dass die Übersetzung in der Passion viel näher an dem ist, was Gott uns hier in der Bibel sagen will. Mach dein Leben zum Gebet. Zuerst einmal müssen wir definieren, was Gebet eigentlich ist. Es ist eine Angleichung unseres Herzens an das Herz Gottes. Gebet ist die intime Kommunikation mit dem Herrn, wo wir dazu nicht mit dem Herrn sprechen müssen. Wir kommunizieren von Herz zu Herz mit ihm. Wir sind ständig in seiner Gegenwart, weil er in uns lebt. Und es gehört zu unserem Lebensstil, dass wir immer wieder fragen, Herr, bin ich in Übereinstimmung mit deinem Herzen? Dein Leben muss zum Gebet werden. Dein normales, alltägliches Leben muss Gemeinschaft mit Gott sein. Wenn dies zu deinem Lebensstil wird, wird sich dein Leben buchstäblich in ein Gebet verwandeln. Und in dem Moment, wenn wir etwas falsch machen, wissen wir es, denn der Heilige Geist spricht nun ständig mit uns. Und sobald wir einen Fehler erkennen, sagen wir, oh, das tut mir leid, ich möchte, dass mein Herz wieder an deines angeglichen ist. Wir machen es zu unserem Lebensstil, ein Herz zu haben, das ständig auf Gott ausgerichtet ist. Und genau das meint es, ohne Unterlass zu beten. Und dann sagt Paulus hier noch etwas anderes. Und inmitten von allem sage immerzu Danke. Und schau, was er dann sagt. Denn das ist Gottes perfekter Plan für dich in Christus Jesus. So viele Leute sagen zu mir, Reinhard, bitte hilf mir, den perfekten Plan von Gott für mein Leben zu finden. Das steht bereits hier. Gott hat heute einen perfekten Plan für dich, mein Freund. Du brauchst keinen Propheten, der dir das sagt. Du musst lediglich nur die Bibel aufschlagen und lesen. Ist das nicht fantastisch? Doch ich glaube nicht, dass es der perfekte Plan Gottes für dich in Christus Jesus ist, einfach nur Danke zu sagen. Ich glaube, wenn man diese Stelle richtig liest, muss man alle drei Dinge gemeinsam betrachten. Leider haben die Personen, die die Bibel in Verse unterteilt haben, hier auch den Inhalt zerteilt. Sie haben gesagt, lass Freude dein ständiges Fest sein, das machen wir zu einem Vers, mach dein Leben zum Gebet, machen wir zu einem anderen Vers. Aber Paulus hat einen Brief geschrieben. Die vorherigen Verse haben von etwas anderem gesprochen. Er sprach darüber, treu zu sein. Und er sprach darüber, dass wir böse Dinge nicht heimzahlen sollen. Und dann fasste er die nächsten drei Sätze mit dieser Aussage zusammen. Das ist Gottes perfekter Plan für dich in Christus Jesus. Ich sage dir heute also, was Gottes perfekter Plan für dich in Christus Jesus ist. Und was ist das? Mach die Freude in Jesus Christus zu deiner Party. Mach dein Leben zu einem Gebet. Das heißt, dein Leben ist ständig in Übereinstimmung mit Gottes Herz. Und inmitten von allem, mit keiner einzigen Ausnahme, sagst du immerzu, danke, danke. Danke, Jesus, danke. Wenn du so lebst, erfüllst du den perfekten Plan Gottes für dein Leben. Du brauchst nicht länger einen Propheten, der dir sagt, was du tun sollst. Du brauchst nicht mehr 3 Wochen lang fasten, um herauszufinden, was Gottes Wille für dich ist und was du tun sollst. Hör zu, ich glaube an den prophetischen Dienst. Ich glaube an Prophetie. Das ist ein großer Teil unserer prophetischen Schule. Wir bringen den Leuten bei, wie sie prophezeien, und wir schätzen das wirklich sehr hoch. Doch ich möchte, dass du heute Folgendes verstehst. So oft versuchen wir, andere Menschen oder Propheten zu finden, die uns ein Wort geben, damit wir wissen, was wir tun sollen. Und dabei ignorieren wir, was Gott schwarz auf weiß in seinem Wort gesagt hat. Lass mich dir eine Frage stellen. Glaubst du wirklich, dass ein prophetisches Wort von einem vollmächtigen Propheten dein Leben verändern wird, wenn du dem nicht gehorchst, was Gott bereits geschrieben hat? Es gibt immer zwei Extreme in der christlichen Welt, bei allem. Fasten, beten, immer sind es zwei Extreme. Warum könnt ihr kein ausgewogenes Leben führen? Ah, Prophetie. Prophetie wird mein Leben verändern. Und das andere Extrem ist, Leute, all diese Gaben haben aufgehört. Das ist Gefühlsduselei. Wir haben doch die Bibel. Nein, wir brauchen beides. Doch, du brauchst keine Prophetie, um den Willen Gottes zu erkennen und zu erfüllen. Gott tut das von Zeit zu Zeit trotzdem, um uns zu zeigen, wie gnädig und wie freundlich er ist, und um uns zu helfen. Doch du musst wirklich verstehen, wenn du dem gehorchst, was die Bibel ganz klar sagt, wird sich dein Leben am stärksten verändern. Es ist also nicht besonders schwer, den perfekten Plan Gottes für unser Leben zu erfüllen. Freue dich und sag jeden Tag, Jesus, du bist der Beste, du bist die Quelle meiner Freude, du bist genug. Als ich letzte Woche in Deutschland war, kam der Mann auf mich zu, der alle unsere internationalen Buchübersetzungen leitet. Das heißt, er kam nicht wirklich zu mir, sondern er schickte mir eine Nachricht, aber er war in der Veranstaltung. Und er sagte, Reinhard, bitte schreibe doch ein Buch darüber, dass Jesus genug ist. Deshalb denke ich nun darüber nach. Ich überlege, ob ich nächstes Jahr die Arbeit vielleicht für ein paar Wochen unterbreche und einfach dieses Buch schreibe. Jesus ist genug. Hör zu, mein Freund. Wenn Jesus die alleinige Quelle deiner Freude ist und wenn du die Anpassung deines Herzens an Gottes Herz zu einem Lebensstil machst und wenn du in jeder einzelnen Situation in deinem Leben Danke, Jesus sagst, dann erfüllst du tatsächlich den perfekten Plan Gottes für dein Leben. Reinhard, den Teil mit der Freude kann ich verstehen. Ich schaue weg von meinen Umständen und Herausforderungen und beschließe, mich zu freuen. Ich entscheide mich dafür zu sagen: Jesus, du bist die Quelle meiner Freude, du bist auferstanden, du lebst und du liebst mich, danke. Ich entscheide mich dafür, mich zu freuen. Und ich kann jetzt auch verstehen, dass ich mein Herz in Einklang mit Gottes Herz bringen und dies zu einem Lebensstil machen muss. Das ist Beten ohne Unterlass. Aber den letzten Teil kann ich nicht erfüllen, Reinhard. Wenn das der perfekte Plan Gottes ist, niemand kann das tun. Natürlich kannst du das. Du kannst dich entscheiden, dass es dein Lebensstil ist, immerzu Danke zu sagen. Doch weißt du, was interessant ist? Paulus sagt hier gar nicht, dass dies der perfekte Plan Gottes für dich ist. Was sagt er wirklich? Das ist Gottes perfekter Plan für dich in Christus Jesus. Wenn du nicht lernst, in ihm zu leben, wie willst du dann die ganze Zeit über Danke sagen können? Du wirst das nicht können. Weißt du, was es bedeutet, in ihm zu leben, in ihm zu bleiben und in ihm zu sein? Es bedeutet drei ganz einfache Dinge. Gib dich ihm hin, gehorche ihm und vertraue ihm. So einfach ist das. Wenn du ihm gehorchst, ihm vertraust und dich ihm hingibst, was passiert dann? In dem Moment, in dem schwierige Situationen aufkommen, wirst du wissen, in Christus Jesus bin ich weit mehr als Überwinder. Du wirst wissen, dass dein Leben in Christus Jesus bereits erwählt wurde, bevor du überhaupt existiertest. Du wirst wissen, in Christus Jesus kann Gott mich niemals ablehnen, selbst wenn ich sündige. Und dadurch wird Sünde immer weniger in deinem Leben werden, weil du gehorchst, vertraust und dich hingibst. Weißt du, in meinem Leben komme ich immer mehr an einen Punkt, an dem ich wirklich tiefe Zuversicht in ihn habe. Und das bedeutet gleichzeitig, dass ich meine Zuversicht nicht mehr in Menschen oder in Dinge oder Geld oder in irgendeinen Erfolg setzen kann, nur in ihn. Und wenn ich so lebe und in ihm bleibe, wie könnte ich dann nicht in jeder Situation dankbar sein? Er ist größer als all meine Situationen. Er ist größer als meine Probleme. Er ist größer als alle Herausforderungen, die in meinem Leben auftreten. Wenn ich inmitten von all diesen Herausforderungen, wie schlimm sie auch sind, hingegeben an ihn lebe, ihm gehorche und vertraue, dann lebe ich auf praktische Weise tatsächlich in Christus. Paulus sagte nie nur, freu dich und mach dein Leben zu deinem Gebet und sag Danke. Punkt. Das sagt er nicht, nein. Er sagte, das ist Gottes perfekter Plan für dich in Christus Jesus. Außerhalb von Jesus Christus bist du nicht fähig, diese Dinge zu tun. Wir müssen aufhören, den Leuten beizubringen, dass alles zwischen Gott und ihnen in Ordnung ist. Punkt. Denn das ist nicht so. Der einzige Grund, warum alles zwischen dir und Gott okay ist, ist Jesus. Jesus und nichts außer Jesus. Wenn du also durch Glauben in Christus bist, ist dann alles okay zwischen dir und Gott? Ja. Aber nicht wegen irgendetwas, das du getan hast. Es ist okay wegen dem, was er getan hat. Wir müssen unbedingt lernen, in Christus zu leben. Wir müssen Hingabe, Gehorsam und Vertrauen in Jesus zu unserem Lebensstil machen. Wenn wir das tun, können wir tatsächlich in absolut jeder Situation Danke, Jesus sagen. Warum? Weil in Christus alles gut ist. In Christus gilt, das Leben ist für mich Christus und Sterben nichts als Gewinn. Gestern habe ich etwas in einem Andachtsbuch gelesen, was ich seit Jahrzehnten jeden Tag lese. Der Autor ist schon seit einer langen Zeit bei Jesus. Als ich in Amerika war, sagte ich zu Debbie, ich sehne mich danach, mit einem Christen zusammen zu sein, der diese Erde verlässt und stirbt und in den Himmel geht und der genau so stirbt, wie ein Christ eigentlich sterben soll. Ich bin mit mehreren Menschen zusammen gewesen, die gestorben sind, aber keiner verließ diese Erde mit einem Siegesruf. Bei jedem einzelnen Christen, mit dem ich zusammen war, als er starb, gab es diesen Kampf. Er wollte festhalten und nicht loslassen. Und ich sagte zu Debbie, so sollten Christen doch eigentlich nicht sterben. Und gestern habe ich in meinem Andachtsbuch von diesem Mann gelesen, der Missionar in Indien war. Er war bei einer Frau, die starb. Und diese Frau jubelte, während sie anfing, ihren letzten Atemzug zu machen. Sie freute sich, dass nun ihr echtes Leben weitergehen würde im Himmel. Und unmittelbar, bevor diese Frau ihren letzten Atemzug tat, wandte sie sich an diesen Missionar und legte ihre Hände auf seinen Kopf und sie sagte, ihr Menschen, hört niemals auf, dieses Evangelium von Jesus Christus für den Rest eures Lebens zu predigen. Dann hob sie ihre Augen auf und jubelte und sie ging davon. Überleg dir das. In Christus Jesus können wir im Leben und im Tod Danke sagen. Wir können in scheinbaren Niederlagen danken, denn selbst in diesen scheinbaren Niederlagen wurde für den Sieg bereits bezahlt. Wir leben also nicht in Christus und sagen, ach, es ist so schwer, mich zu freuen. Wir leben nicht in Christus und sagen, du meine Güte, ich kann nicht so viel beten. Und wir leben nicht in Christus und anstatt den ganzen Tag über Danke zu sagen, beschweren wir uns den ganzen Tag lang. Kein Wunder ist unser Leben so, wie es ist. Mach Jesus heute zu deiner Party. Bring dein Herz in Übereinstimmung mit ihm. Und sag den ganzen Tag lang, Danke, Jesus. Dann weißt du, dass du heute tatsächlich den perfekten Plan Gottes für dich lebst. Wenn wir nur verstehen könnten, wie einfach es ist, den perfekten Plan Gottes für unser Leben zu erfüllen. In Jesus werden wir ihn erfüllen. Außerhalb von Jesus werden wir ihn nicht erfüllen. Das Leben in Christus ist unfassbar begeisternd. Weißt du, warum das Leben so begeisternd ist? Ach, Reinhard, ja, ich weiß, warum dein Leben so begeisternd ist. Du lebst in einem schönen Haus, hast einen schönen Hund und eine süße Katze. Du hast seit 36 Jahren eine fantastische Frau und du hast Daniel. Kein Wunder, dass dein Leben so gut ist. Aber hör zu, ich war genauso glücklich in meiner kleinen heißen Wohnung ohne Klimaanlage wie in diesem großen Haus. Ich war genauso glücklich wie jetzt, als ich in Afrika predigte und unter schwierigen Bedingungen schlafen musste. Weißt du warum? Weil die Erfüllung von Gottes perfektem Plan nichts mit den Umständen zu tun hat. Den perfekten Plan Gottes zu erfüllen bedeutet zu verstehen, dass ich mich dafür entscheiden kann, Jesus zu meinem Freudenfest zu machen. Jesus, ich freue mich, ich freue mich. Sag diese Worte in den nächsten 20 Minuten immer wieder. Jesus, ich freue mich, weil du fantastisch bist. Jesus, ich freue mich, weil du alles getan hast. Jesus, ich freue mich, weil du so großartig bist. Aber Reinhard, wenn ich das tue, bin ich ein Heuchler, weil ich keine Freude empfinde. Weißt du, wenn du dich wie ein Heuchler fühlst, weil du der Bibel gehorchst, dann hat man dir die falschen Dinge beigebracht. Wenn die Bibel sagt, lass Freude dein ständiges Fest sein in Christus Jesus, und du dieser Bibel gehorchst, dann darfst du dich nicht wie ein Heuchler fühlen, weil du keine Freude empfindest. Es ist nicht richtig, das zu ignorieren, was die Bibel sagt. Pass dein Leben an die Aussagen der Bibel an. Es ist nicht wichtig, was du empfindest. Lerne einfach der Bibel zu gehorchen und du wirst sehen, wie sich alles ändert. Mein Leben ist nicht so, wie es ist, weil ich einfach erfolgreich bin. In Wirklichkeit kämpfe ich mit denselben Dingen wie alle anderen auch, selbstverständlich. Ich muss mit Menschen arbeiten, ich muss Menschen leiten, ich muss verantwortlich mit sehr viel Geld umgehen, das für Brasilien Kids Care reinkommt. Ich lebe mit der Herausforderung, gemeinsam mit einer ganzen Gruppe Menschen in einem Haus zu leben. Ich lebe manchmal mit der Herausforderung durch eine Überdosis Östrogen. Und ich lebe mit der Herausforderung, dass mein Sohn als Teenager manchmal eine Überdosis Testosteron hat. Ich lebe nicht einfach nur glücklich mit Debbie. Wir leben in einem Haus, in dem wir Gemeinschaft leben. Und das beinhaltet auch sämtliche Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt. Wie mache ich das also mit all diesen täglichen Herausforderungen? Wie kann ich sicher sein, dass ich den perfekten Plan Gottes für mich erfülle? Nur in Christus Jesus kann ich mich freuen, das ist mein Fest. Weil ich in Christus bin, kann ich ständig mein Herz in Einklang mit seinem Herz bringen. Und weil ich in Christus bin, kann ich den ganzen Tag lang Danke sagen. Und wenn ich abends ins Bett gehe, weiß ich, O Vater, ich danke dir, dass ich heute fähig war, deinen perfekten Plan für mich zu erfüllen. Ich werde in Christus bleiben. Ich werde in Christus leben. Ich werde mich auf Christus fokussieren. Ich werde mich Christus hingeben. Ich werde Christus gehorchen. Und ich werde Christus vertrauen. Leute, es ist meine tiefste Herzenssehnsucht, dass wir auf der ganzen Welt ein Volk von Menschen aufrichten können, die süchtig nach Jesus sind und dass wir Gott überall auf der Welt wirklich gut repräsentieren und seine erstaunliche Freundlichkeit und Güte demonstrieren. Ich sehne mich danach, dass wir ein Volk aufrichten, das die Kraft des Evangeliums vom Reich Gottes verbreitet. Meine Freunde, gestern und heute hatte ich immer wieder einen Gedanken. Und weißt du, wenn solche Gedanken in mein Herz kommen, erlebe ich das jedes Mal sehr bewusst. Und ich stelle mir die Frage, ist das nur mein Gedanke oder ist vielleicht mehr dahinter? Und ich denke, dieser Gedanke könnte eine prophetische Sicht für Brasilien sein, damit es hoffentlich aufwacht. Am nächsten Sonntag, also nicht an diesem, sondern am nächsten, wird Brasilien seinen nächsten Präsidenten wählen. Ein Drittel der Bevölkerung von Brasilien sind evangelikale Christen. Und in den letzten Wochen haben einflussreiche Christen und Pastoren im ganzen Land an die Menschen appelliert, für einen bestimmten Präsidenten zu stimmen. Und in meinem Herzen pochten immer wieder die folgenden Gedanken. Was würde in Brasilien geschehen, wenn jeder einflussreiche Christ, Coach und Pastor da eine Stimme hat, diese letzten Wochen dazu benutzen würde, an jeden einzelnen Christen in dieser Nation zu appellieren, dass sie eng und intim mit Jesus leben. Wenn sie den Leuten die Wahl ließen, selbst zu entscheiden, für wen sie stimmen sollen. Und wenn sie mit derselben Leidenschaft, derselben Kraft, Energie und demselben Geld, das sie verwenden, um das ganze Land dazu aufzurufen, für einen bestimmten Präsidenten zu stimmen, die Christen in diese Richtung weisen würden. Ich sage euch, wenn jeder von diesen fast 70 Millionen Menschen, die sich in Brasilien als Evangelikale bezeichnen, sich weniger Sorgen machen würden, wer die Macht in Brasilia hat, und sich viel mehr Sorgen machen würden, dass sie den perfekten Plan Gottes erfüllen, indem sie sich an Jesus erfreuen, ihr Herz in Übereinstimmung mit Jesus bringen und ständig Danke Jesus sagen, dann würden diese 70 Millionen Menschen viel größere Vollmacht haben, um diese Nation zu verändern, als jeder Präsident, der im Palast in Brasilia sitzt. Überlegt ihr das? Wir wollen nicht die einfache Wahrheit leben, die uns die Bibel lehrt. Und was machen wir stattdessen? Wir tun das Gegenteil. Wir freuen uns nicht einmal, wenn Dinge gut sind. Wir beklagen uns. Wir bringen unsere Herzen nicht in Übereinstimmung mit Jesus Christus, sondern wir richten sie auf unsere eigenen Wünsche und Meinungen aus. Und wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es wollen, dann beklagen wir uns. Deshalb werde ich nicht aufhören, eine prophetische Stimme zu sein, bis Gott es mir sagt. Ich werde die Menschen aufrufen. Hey, lebe auf Gottes Weise und bleib nahe an Jesus dran. In Christus wirst du den perfekten Plan Gottes erfüllen. In Christus sind wir eine unaufhaltsame Macht. In Christus können wir unsere Umwelt, unsere Nachbarschaft und die Menschen um uns verändern. In Christus können wir eine ganze Armee von Menschen aufrichten, die durch das Leben gehen und Freude in Jesus zu ihrem Fest machen, die nicht sich selbst hingegeben sind, sondern Jesus, und die ihre Herzen auf den König des Universums ausgerichtet haben und durch das Leben gehen und es sich zur Gewohnheit gemacht haben, Danke, Danke, Danke, Jesus zu sagen. Dann haben wir Gottes perfekten Plan erfüllt. Ich möchte seinen Plan erfüllen. Und der zweitrangige Plan, die Dinge, die Gott jeden Tag mit mir tun möchte, dürfen nicht unser Fokus sein. Genau das habe ich meinen Leitern von Brasilien Kids Care gestern Abend gesagt. Zu sein ist viel wichtiger als zu tun. Ich möchte nicht, dass ihr in Schlüsselpositionen von Brasilien Kids Care steht und euch darauf fokussiert, was ihr tut. Ihr müsst euch darauf konzentrieren, wer ihr seid. Wenn wir uns darauf konzentrieren, wer wir sind, wird das, was wir tun, einfach ein natürlicher Nebeneffekt sein. Wie ist diese Stunde vergangen? Ich habe keine Ahnung, aber sie ist vergangen. Leute, danke, danke, danke. Wir lieben es, euch zu dienen und Jesus nahe an euer Herz zu bringen. Wir sind so dankbar, dass ihr mit uns im Geist und in euren Herzen verbunden seid und dass wir euch auf der ganzen Welt dienen können. Feiert Jesus, kommt, feiert ihn. Auferstanden, er ist auferstanden. Feiert, sagt Danke, richtet eure Herzen aus. Dann tut ihr den perfekten Willen Gottes. Danke, danke, danke, Leute. Danke fürs Zuhören.